Morgen, Kinder, wird's was geben. Ich dachte, das ist heute. Ach so. So spät Verdammt. fangen wir auch nicht an mit dem Stream, glaube ich. Wie Frohe spät? Weihnachten allerseits. Frohe Weihnachten. Äffchen, Klingelingeling. Klingelingeling. Ist schon Sonntag? Kulturmarxismus. Schon wieder ein Jahr rum, fast. Jo. Unglaublich. Ja, und jetzt haben wir uns zum besinnlichen Heiligabend stell dich eingetroffen, haben einen Gast, das ist der Tobi. Hallo. Das ist, der Hallo, kommt Tobi. aus unserem Dunstkreis und ist heute mal ein bisschen dabei. Und das Tolle ist, wir haben kein Konzept, wir wissen überhaupt nicht, worüber wir reden wollen, aber wir machen das einfach mal. Was steht in so einer Zeitung heute? Ja, ich hatte versucht, es zu strukturieren, aber irgendwie ist es ins Leere gegangen. Deswegen schauen wir einfach mal. Abel, du hast doch sicher irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, ich wollte sagen, actually it's about neo-reactionary populist force generational mimetic warfare with four Ds for the soul of democratic government. Oder kürzer gesagt, Steve Bannon. Ja, Steve Befehl, ich folge. Nein, ich habe die Tage habe ich gelernt, ich arbeite an einem Buch, was sozusagen Kulturkrieg zusammenfassen soll. Und ich wollte es Mosaik-Warfare nennen. Und jetzt habe ich festgestellt, dass DARPA, also diese Militärgeheimforschungsstelle in den USA, dass sie ein Konzept vorgestellt haben, was sich Mosaik-Warfare nannte. Und ich war voll stolz und super happy, einen tollen Namen gefunden zu haben für mein Kulturkriegskonzept Mosaik-Warfare. Und jetzt ist halt der Begriff schon halt belegt mit Land und Luft und Militärverteidigung und so in einem Kriegsgebiet mit AI. Und ich bin jetzt echt traurig, weil ich habe also Mosaik Warfare, ich fand das einfach ein tolles Konzept, also vom Namen her. Und jetzt muss ich mir einen besseren Namen einfallen lassen. Aber das ist doch antisemitisch. Mosaik Warfare. Also da wäre Ah. ich vorsichtig. Vielleicht Mosambik Warfare. Ja. Stimmt das, dass die EC-Kartenautomaten ausgefahren sind? Ich sehe gar nicht. Ja, wohl gestern haben wohl einige Leute nicht bezahlen können. Was natürlich am letzten Tag irgendwie vor Weihnachten eine gute Idee ist. Ja, willst auch kein Verkäufer sein. Stehst dann da, jemand ist genervt, kann nicht zahlen, heult rum und du denkst dir so, fick dich, mach auch noch meinen Job Ja, und genau. geh Stehst an weg. der Kasse und musst alle Sachen wieder abgeben oder so. Super. Aber gleichzeitig reden wir ja davon, das Bargeld abschaffen zu wollen, irgendwie, ne? Also gut funktioniert auch. Ja, da stelle ich mir das dann richtig lustig vor. In Schweden versuchen sie das, glaube ich, auch und das klappt nur so bedingt, weil die Leute auch so nach dem, wie soll man sagen, nach dem Wert dahinter fragen oder so. Und dann wird das vom Staat gedeckt sozusagen. Das machen sie bei uns auch so ein bisschen am Ende. Ja, und das ist dann nicht, was reicht, sowas. Beziehungsweise, nee, der Staat wollte sich da raushalten, so um was. Und die Banken sollten das machen, von sich aus mit den ganzen Deckungen und so weiter. Und das reicht den Leuten nicht. Also, der Staat musste dann wieder einspringen und sagen, ja, wir haften auch. So. Ja. In Holland ist das auch schon recht weit vorausgeschritten, also in den Niederlanden. Außerhalb der Tourismusgebiete, da gibt es auch sehr viele Supermärkte, die gar keinen Cash mehr akzeptieren. Die haben ja ihr Chip-Knit-System. Glaube nicht, dass sich das da flächendeckend Wir machen durchsetzt. das dann demnächst mit NFC oder was, ne? Ja, den NFC-Karten. Naja. Aber das ist doch jetzt schon, dass du teilweise irgendwie deine Karte nicht mehr irgendwo reinstecken musst, sondern kannst du einfach irgendwie vor den Leser halten. Das machen wir doch jetzt schon. Ja, und dann haben sie ja berichtet, das Ganze auch knacken oder was, ne? Beziehungsweise, ja, da kann man wohl 20 Euro abbuchen oder so im Höchstfall. Immerhin, sagen wir mal. Wenn du das ein paar Mal machst oder dir ein paar Mal passiert ist, dann bist du schon genervt davon. Habt ihr eigentlich alle einen Drink? Ananasschorle. Ich habe noch einen Kaffee, wie gesagt. Ich habe Wodka, oh. Ich habe Ganz nur weit. oh. Mach uns nicht den Schlomo, Doch, mache ich. In Stream rülpsen oder so. Ja, macht der macht diese Honigwabe immer noch, ne? Ja, ist aber ganz okay soweit, ne? Rivaliert auch mit unserer Sendezeit. Nee, ich hab manchmal, ja, doch schon. Manchmal. Irgendwo war eine Ankündigung für samstags, habe ich gesehen. Ja, genau, die letzte war gerade Samstag. Hm. Da haben sie sich langsam mal der stärkeren Konkurrenz gebeugt und gehen woanders hin. Ja, ja, ist höchst illegal, um 18 Uhr nicht die Weltraumaffen zu hören. Sonntags. Also ja, an allen Sonntag. Anderen Tagen habt ihr freie Wahl. Aber sonntags hätten wir euch dann schon gerne von dem Volksempfänger. Ich habe gerade noch ein bisschen bei KenFM reingeguckt in das neue Ding. Hey, ist auch, hey, da kommt immer mal Höchstgeld auf Stöckchen. Also klar. Bitte guckt das an, wenn ihr das angucken möchtet, keine Frage. Ne? Und ich habe da. Ah, ich mag den Ken. Ich finde den Ken wirr und er redet oftmals einfach nur außenpolitische Konzepte von unseren Gegnern nach und hat kaum Analyse und ist einfach nur verwirrt, aber ich mag ihn trotzdem. Also, ich schaue ihn ganz gern. Habt ihr gesehen, es gibt auch ein neues ein Video zu Rise of Skywalker von eurem Leib- und Magen-Filmkritiker? Ich habe es aber noch nicht gesehen. Das heißt irgendwie Nietzsche und Star Wars. Nietzsche. Ah, oh, stimmt. Ich hab's selber noch nicht gesehen, aber auf, mir hat schon jemand geschrieben, dass es hervorragend sein soll, wie immer. Was mir gucken, auch. Oder wie? Achso. Ja, du meinst jetzt aber nicht den Star Wars-Film selber, ne? Sondern diese Analyse, ja. Soll ich das spontan aufmachen? Wenn wir den jetzt gerne mal machen. Wenn wir den jetzt gucken, dann muss ich da kein Geld dafür zahlen. Das fände ich auch okay. Ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube hier der Drunken Scotsman hat doch schon eine zweiteilige Besprechung gemacht, Szene für Szene, und er hört sich genauso bekloppt an, wie alle sagen. Der Mauler-Stream über 12 Stunden ist auch schon draußen. Echt? Ist schon draußen? Oh, fein, dann weiß ich ja, was ich heute Abend mache. Ja, es war aber nur ein EFAP, noch keine Analyse. Ja, ja, aber da behandeln sie den auch schon für über 7 Stunden. Ach, ein Stream. Ah, nee, die Streams mag ich nicht so. Ich will seine strukturierten Sachen hören. Ja, der Stream ist auch 12 Stunden lang und ich habe mal 20 Minuten reingehört und die quasseln alle durcheinander, 5, 6 Leute. Ja, ich meine, wer hört sich denn sowas an? Irgend so ein Stream. Stundenlang durcheinander quasi die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, was ich da über die Handlung erfahren habe, hat mich sehr traurig gemacht. Also nicht wirklich traurig, weil mein Star Wars Herz ist eigentlich schon seit längerem meine graue, kalte Masse nur noch. Aber also ehrlich, bitte, J.J. Abrams. Wir wollen ja jetzt hier wahrscheinlich nicht spoilern, nehme ich an. Ich habe noch nicht gesehen, also, aber ihr könnt ruhig spoilern. Filme kann ich nur gucken, wenn ich richtig besoffen bin. Ich krieg das geistig nicht hin, einen Film nüchtern anzugucken. Also dadurch, dass ich so viel lese, ist es so, dass wenn ich einen Film gucke, dass mein Gehirn richtig abschaltet, weil es gelangweilt ist. Das Einzige, was ich während der Produktion mitgekriegt habe, ist, dass J.J. Abrams irgendwann mal meinte, quasi fuck it. Und jetzt, ich habe den Film nicht gesehen, aber mit den ganzen Spoilern komme ich immer mehr in die Richtung, dass dieses Fuck it an Rian Johnson gerichtet war. Ja, das hört sich schon so an. Also, er hat ja diese Geste, das kann man ja, glaube ich, erzählen, diese Geste, dass Luke den Lightsaber weggeschmissen hat im letzten. Die hat er ja dann genau gekontert, so, dass Luke diesmal sagt, nee, das würde ein Jedi nie tun. Ich weiß nicht, ob er. Aber das passt halt alles hinten und vorne nicht, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, ich halte mich ein bisschen zurück mit den Kommentaren. Ich habe mir den Hype angeguckt und dann habe ich aufgehört. Und so schlimm. Vielleicht gucke ich mir nochmal zu Ende an, dann kann ich noch was dazu sagen. Mich hat es als jahrelangen Star Wars-Fan, der auch beinahe alle Romane von Star Wars im Expanded Universe, die es gibt, gelesen hat, einfach kalt gelassen. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es hat mich nicht interessiert, wie es weitergeht. Krass. Oh, das tut mir aber leid. Also gerade auch, wenn du die Romane dazu gelesen hast, dann ist es einfach ein Universum, was dir wichtig ist oder irgendwie am Herzen liegt. Und wenn ich dann höre, Film nach Hälfte ausgemacht, oh. Ja, ja, und ich meine, die haben sich schon so lange davon verabschiedet. Das ist auch nicht der Hauptpunkt. Nach dem letzten Film, der einfach wirklich mir doch sehr auf den Magen geschlagen hat, war das Interesse sowieso schon sehr gering. Und ich wollte mich vielleicht positiv überraschen lassen, aber es hat nicht funktioniert. Ich fand es einfach, wie gesagt, ich fand es einfach langweilig und mich hat es in der Mitte nicht mehr interessiert, okay, wie geht's weiter? Gerade wenn man den Expanded Universe-Kram kennt, dann ist einem ja noch schwerer ums Herz, weil man genau weiß, es gibt gute Romane. Es hätte mit dieser Trilogie von Timothy Zahn und den Admiral Thrawn hätte es eine wunderbare Möglichkeit gegeben, das Ganze weiterzuführen. Und wenn man nur Motive daraus genommen hätte. Aber nee, man musste halt diesen komischen, diversen Kindergarten da zusammenstellen, der untereinander überhaupt keine Beziehungen hat und der sich nicht entwickelt. Und ah. Ja, die Entscheidung, von dem Expanded Universe wegzugehen, die ist ja schon viel früher gefallen, schon vor dem Wechsel zu Disney, durch die Prequels einfach. Ja, das hat Disney dann, hier der Punkt ist der, Disney hat das Franchise übernommen, aber ich weiß nicht, inwieweit die ganzen Bücherrechte übernommen haben. Vielleicht hätten die dann Lizenzgebühren zahlen müssen und vielleicht ist das der einfach der platte Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Und das ist sehr schade, weil der Film ist ja sehr hochqualitativ, da haben sehr hochkarätige Künstler dran gearbeitet, technisch und auch filmisch, und man hätte einfach so viel mehr mit dem Geld anstellen können, als das, was da rausgekommen ist. Schade. Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht ist Cats gut, der Kinofilm, wer weiß. Vielleicht ist das die knalle Überraschung des Jahres. Soll ich da mal abfahren? Ja, dann lass uns doch mal gucken, was unser Spezialist zu sagen hat. Oh ja. Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Star Wars, der Aufstieg der Skywalkers von J.J. Abrams. Die neue Trilogie hat nun ein Ende. Aber worum geht es? Der Imperator ist nicht tot zu kriegen. Kylo Ren würde eigentlich schon gern nach der dunklen Macht jetzt greifen. Doch zunächst einmal soll er privaten Trouble aus dem Weg räumen, nämlich Rey. Rey ist derweil mit Finn, Poe und den anderen unermüdlich dabei, die totale Herrschaft der dunklen Seite der Macht zu verhindern. Prinzessin Leia, die leistet vor allem mentale Unterstützung, während die Rebellen eine Sith-Botschaft entschlüsseln müssen. Das ist jedoch nicht so leicht, weil C-3PO zwar alle Sprachen der Galaxie beherrscht, er aber so programmiert ist, dass er Sith-Sprache nicht wiedergeben darf. Man müsste ihn nun einem Reset unterziehen, aber wer soll das durchführen? Die Dramaturgie verläuft nach dem Prinzip, das man aus vielen Abenteuerfilmen kennt. Wir haben da einen Schlüssel, jetzt suchen wir das passende Schloss. Spannung generiert man so aber nicht. Das ist eine sehr unmotivierte Plotkonstruktion oder Programmschwäche, kann man sagen, die Schwierigkeiten bereitet, ja, aber das ist etwas, was man sich eben ansieht und denkt, irgendwann werden sie das lösen. Der Film hat 2,5 Stunden, also dauert das eine Weile. Aber das produziert zwar einige Konflikte, aber bei jeder dieser Szenen denkt man an das hässliche Wort Drehbuchwerkstatt. Und in dieser Werkstatt, da fehlen offenbar ein paar Schraubenschlüssel. Interessanter sind da schon die inneren Konflikte der Figuren, doch auch hier bleibt der Film vor allem beim Erwartbaren. Bloß keine Überraschungen, die uns einen anderen Blick auf die Geschichte einnehmen lassen würden. Stattdessen gibt es ein paar Wendungen, die... Ich kann doch bei Figuren, die kein Innenleben haben, wie soll ich da auf innere Konflikte eingehen? Also, ich kenne nur die ersten zwei und den zweiten auch nur von Mauler, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Figuren groß innere Konflikte hatten. Naja, wir haben einen Hauptbösewicht, der seine Laune nach einem Münzwurf ändert. Aber das ist schlecht geschrieben, wenn es ein Münzwurf ist und der Bösewicht keinen richtigen Plot hat. Na, es sei denn, es ist Two-Face. Ja. Also vielleicht, ich kann dazu sagen, im ersten Teil der neuen Trilogie, da sind die Charaktere eingeführt worden, waren schon recht holzschnittartig. Im zweiten Teil der Trilogie waren die einfach nur total hölzern und hatten gar keinen Charakter mehr. Und jetzt, es kam mir fast so vor, als ob die Charaktere haben gar keine Konsistenz. Sie benehmen sich nicht so, wie man sie kennt. Ja, ich fand, sag ich mal, sowas wie die Dynamik zwischen den Leuten, die sehr hölzern war und sehr extrem platt, fand ich besser. Aber es war halt so, als ob es wieder komplett neue Charaktere wären. Das, den Eindruck hatte ich so ein bisschen. Okay, jetzt bin ich aber still. Ich bin dein Vater. Dieser berühmte Satz, der erschüttert uns bis heute, selbst wenn wir die Szene schon 100-mal gesehen haben. Warum? Weil darin nicht nur eine familiäre Verbindung aufgedeckt wird, sondern das intrikate Verhältnis von Gut und Böse wird mit diesem Satz verhandelt und wir müssen darüber neu nachdenken. Solche Szenen finden wir aber in Teil 9 nicht einmal ansatzweise. Eher beobachten wir hier die Mühen der Autoren, die Geschichte halbwegs sinnvoll zu Ende zu bringen. Der predigt, oder erinnert mich im Tonfall an einen Priester irgendwie, der so eine Predigt hält. Ich weiß nicht warum, ich gucke den ja nicht oft. Leider bildet die Ästhetik dazu auch keinen Kontrapunkt. Es ist für jeden was dabei, die Allstars laufen noch einmal auf und es gibt verschiedene Bildwelten dort zu sehen, die wir aber schon aus den anderen beiden Filmen und aus den Auskopplungen kennen. Eine Einheit ergibt der dritte Film so nicht. Es ist ein verfilmtes Filmfan-Forum, kann man sagen. Jede Vorliebe wird abgebildet, als ging es darum, jedem sein persönliches Star-Wars-Erlebnis zu kreieren. Das zeugt weder von Wagemut, noch ist hier künstlerische Eigenständigkeit zu beobachten. Martin Scorsese hat ja Marvel dafür kritisiert, dass künstlerische Eigenständigkeit. Das ist ja auch das Erste, was ich bei einem J.J. Abrams-Film erwarte. Also bitte. Ich möchte auch sagen, dass ich es großartig finde, dass er erwähnt, dass man nochmal die alten Charaktere, die man jetzt nach und nach alle umgebracht hat, weil man kein Geld an George Lucas zahlen will, vereint irgendwie. Also das Einzige, was ich gesehen habe, ist diese Force-Ghost-Szene ganz am Ende. Ja, mehr kann ja auch nicht vereint werden. Han ist tot, Luke ist tot, Leia stirbt. Ich weiß nicht, ob hier Lando den Film überleben darf. Keine Ahnung. Risikofaktor aus dem Filmgeschäft immer mehr gedrängt wird. Und man scheint wohl hier versucht zu haben, diese Kritik auch einmal tatsächlich in die Tat umzusetzen. Also das so ganz exemplarisch einmal zu tun. Zwar führt hier J.J. Abrams Regie, aber er scheint doch mehr so ein DJ zu sein, der all diese Versatzstücke samplet. Aber es gibt ein paar gute Szenen und das sind interessanterweise die gruseligsten Szenen des Films, nämlich die mit dem Imperator Palpatine. Was ist das eigentlich, was ihn antreibt? Das fragt man sich. Warum möchte jemand unbedingt auf der dunklen Seite der Macht stehen, wo doch offensichtlich dort kein Genießen möglich ist? Es ist ja nicht eine dekadente Herrscherwelt, die uns da gezeigt wird, mit vielen leiblichen Genüssen. Wir kennen das aus Filmen, wenn es da um böse Herrscherfiguren geht. Dann werden die oft gezeigt, wie sie in Saus und Braus leben und auch leibliche, erotische Genüsse sich einverleiben, wie sie gerade wollen. Aber all das kennt ja die Welt des Imperators nicht. Es scheint der lustfeindlichste Ort überhaupt zu sein. Der Imperator ist merkwürdig entkörperlicht auch in diesem Film. Er ist eine gespenstische Hülle. Warum ist das ja, also? Nun, warum? Die Antwort lautet: Warum? Weil wir Menschen an das perfekte Böse und das perfekte Gute glauben und Nuance eigentlich in klassische Literatur gehört und in popkulturelle Literatur hast du Schwarz-Weiß-Denken, damit es auch der letzte Idiot rafft, wer der Bösewicht ist. Nee, also ich glaube eher, ja, also das, was du sagst, ja, wenn man es tiefer interpretiert, aber ich glaube, auf Arbeitsebene haben die einfach irgendwie eine Figur gebraucht, wussten nicht, was sie machen sollen, weil blöderweise der richtige Bösewicht getötet wurde in der Mitte des letzten Filmes. Und nicht klar war, wer ist jetzt der große Bösewicht und was soll als nächstes passieren als Steigerung. Und wie in Comics und auch in Büchern, da ist das ein Thema, dass der Imperator entweder durch seine Machtenergie dem Körper entflohen ist oder mehrere Klone hat oder verschiedene Varianten. Und die mussten das halt auf eine Art und Weise darstellen, wie es bis jetzt noch nicht dargestellt wird. Und deswegen hat man diesen total seltsamen, grotesken Anblick. Und ja. Und aber man vergisst das recht schnell, weil das die ersten 10 Minuten, da kommt direkt der Imperator an und dann keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich ihn da überhaupt noch mal gesehen habe. Ja. Und sie konnten weder Kylo noch Hux zum neuen Oberbösewicht machen, weil sie die zu sehr zu Witzfiguren gemacht hatten. Es gibt einen neuen Typen, aber keine Ahnung, es ist so ein auch... Keine Ahnung, so ein Comic-Book-Villain auch, so ein neuer General, der sich irgendwo versteckt hat oder keine Ahnung was. Das ist auch die Darstellung von das Patriarchat ist auch für Männer nicht gut, wenn da nichts Gutes ist. Aber ich muss sagen, ich hier, für Leute, die das kennen und die die Bücher gelesen haben oder Thrawn kennen, ich bin froh, dass sie einfach so einen Pappkameraden da genommen haben als neuen General und nicht auch noch den Charakter von Thrawn vernichtet haben. Das haben sie sich ja mit der Rebels-Serie verbaut. Bitte? Das haben sie sich ja mit der Rebels-Serie verbaut. Sie haben ja Thrawn eingesetzt, um die Rebels-Serie zu retten, was dann auch nicht wirklich funktioniert hat, aber sie konnten Thrawn nicht mehr bringen, also der war schon vor dem Film safe, wenn ich das beruhigen kann. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Ist der Thrawn nach Rebels nicht mehr am Leben? Das weiß man nicht so richtig, aber er wird in den Hyperraum geschickt, in einem Raumschiff, dessen Scheiben kaputt sind. Naja, ich also, vermische da zu viel die Romane und die Serien. Ich schätze, er ist tot im Disney-Canon. Ja. Tja, aber wie interpretiert er das hier? Jetzt bin ich gespannt. Es ist die Macht selbst, das Böse, das Lust erzeugt. Die Sith stehen für den Übermenschen, wie ihn Nietzsche konzipiert hat in seinem Buch, also sprach Zarathustra. Und da heißt es beispielsweise, der Mensch ist böse, so sprachen mir zum Troste alle Weisesten. Ach, wenn es heute nur noch wahr ist, denn das Böse ist des Menschen beste Kraft. Der Mensch muss besser und böser werden, so lehre ich. Das Böseste ist nötig zu des Übermenschen Bestem. Das mochte gut sein für jenen Prediger der kleinen Leute, dass er litt und trug an des Menschen Sünde. Ich aber erfreue mich der großen Sünde als meines großen Trostes. Hat er jetzt gerade gesagt, dass Nietzsche den Imperator quasi als Charakter bereits... Naja, aber er interpretiert ja auch eher, dass der Imperator halt so eine Nietzsche Figur ist. Ja, das ist ja aber nicht, das ganze Imperium ist eine Anspielung auf die NS-Zeit. Das hat einen Grund, warum die Lichtschwerter rot, Vaders Anzug schwarz und die Sturmtruppenuniformen weiß sind. Tja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es da überhaupt gar keinen Zusammenhang gibt zwischen dem, was er gerade gesagt hat und dem Film, oder ob ich ihn nicht verstanden habe. Das hätte er gerne nochmal einordnen können in einem Satz. Ja, du kriegst ja nie gezeigt. Also da müsste man doch mal sehen, wie der Imperator sich an seiner Bosheit auch berauscht praktisch oder irgendwie was davon hat. Mhm. Zum Beispiel, ja. Man sieht, ja, die Frage ist, die Macht ist ja ein festes Konzept mit festen Begrenzungen auch gewesen. Das wurde ja in den Filmen jetzt alles kaputt gemacht, so ähnlich wie der Hyperraum. Und ja, deswegen kann man das nicht sagen. Es ist alles möglich jetzt, das ist klar. Nach dem Film ist wirklich alles möglich. Harry Potter hat nichts gegen die Macht mittlerweile. Und das ist eigentlich nicht die Idee gewesen. Normalerweise ist es, ursprünglich ist es ja so gewesen, dass die Macht einen eigenen Willen hat sogar. Und dass die Jedi und die Sith sich der Macht unterwerfen, dem Willen der Macht. Aber ja gut, davon hat man sich natürlich sehr weit entfernt, schon in dem Prequel. Ich bin jetzt kein Spezialist, aber es ging ja nicht um die Macht, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern um den Darth Vader oder nicht. Warum der so einen Spaß hat an seiner Macht eben. Oder an seiner Macht im Prinzip, klar. Ich verstehe auch nicht, warum die Rebellen dauerhaft die Guten sein sollen. Die könnten doch einfach Erfolg haben und einen Bürgerkrieg auslösen. Da gäbe es doch so viele Möglichkeiten, weitere Geschichten zu erzählen. Ja, ist schon Bürgerkrieg. Abel, erstens, es ist Bürgerkrieg und zweitens, die Geschichten sind alle erzählt worden. Man hat nur irgendwann beschlossen, dass sie kein Kanon mehr sind. Ah, okay. Es gibt auch rechtliche Probleme, glaube ich, ne? Ja, aber ich meine, ob du jetzt einen Drehbuchautoren von einigem Karat bezahlst oder die Rechte an einem Buch kaufst, das kann doch nicht so ein großer Unterschied in der Kohle sein. Ja, ich hatte immer mal gesehen, dass das ziemlich zersplittert ist, dass da irgendwie ganz viele Einzelrechte auf Storyteile in der Hand von so und so und andere Storyteile in der Hand von so und so. Ja, die Autoren haben wahrscheinlich irgendwelche Rechte noch, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist schon eine Weile her. Das wird man also ich habe mich von der Vorberichterstattung von dem Film so ein bisschen ferngehalten, aber Tobi, du hast das doch bestimmt verfolgt. Ich hatte am Rande mitbekommen, dass die sehr oft Reshoots gemacht haben, also bereits fertig gedrehte Szenen nochmal geändert haben. Ist das so? Ich habe das tatsächlich auch nur über eine Drittquelle mitgekriegt, aber was ich mitgekriegt habe, ist, dass der Film ziemlich straightforward gewesen sein sollte vor den Reshoots, also noch deutlich kürzer auch und sie dann aber mitten in der Produktion beschlossen haben, dass sie jetzt die Hälfte der Szenen neu und doppelt so lang machen. Aus Gründen. Und ja, das heißt ja auch, dass es bis zu irgendwie 13 enden oder wie viele? Ich weiß 17, nicht. 17. Und kein einziges hat dem Vorführpublikum gefallen. Ja gut, ich meine, dass man mehrere Enden für einen Film von Format wie Star Wars dreht, wenn die Leute das interessiert. Ich meine, das war jetzt vielleicht nicht so der Fall. Ist ja üblich, damit ja, einfach niemand weiß, was ist, damit also, keiner es wirklich spoilern kann. Das auch gut 17 ist lächerlich. Das ist vielleicht das Problem, dass es das vor nicht so gut war, was vor dem Ende war. Die sich in den Augen hingelockt hat. Nietzsche sagt hier, nicht die Christusnachfolge, nicht das Aufopfern für andere, das bringt die Lust, sondern allein der Wille zur Macht, das ist entscheidend und das bringt eine große Freude. Er weitet das dann noch einmal aus und sagt dann, diese Lust über andere zu herrschen, die ist es eigentlich, die den Menschen antreibt, beziehungsweise den Übermenschen antreibt. Er sagt, wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht und noch im Willen des Dienenden fand ich den Willen, Herr zu sein. Dass dem Stärksten diene das Schwächere, dazu überredet es sein Wille, der über noch Schwächeres Herr sein will. Dieser Lust allein mag es nicht entraten, also auf diese Lust möchte man nicht verzichten. Und wie das Kleinere sich dem Größeren hingibt, dass es Lust und Macht am Kleinsten habe, also gibt sich auch das Größte noch hin und setzt um der Macht willen das Leben dran. So ist es bei dem Imperator. Er hat eigentlich sein ganzes Leben aufgegeben und dient jetzt nur noch dem Mächtigsein. Er dient der Macht selbst. Das Gegenkonzept dazu bilden die Jedi, die zwar auch mächtig... Jetzt ist es aber auch gefährlich, wenn er anfängt von mächtig zu sprechen und dann das dient der Macht selbst. Das ist in dem Kontext halt sehr schwammig. Welche Macht meint er jetzt gerade? Ja, die Macht über andere offensichtlich angeblich. Mhm. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob er jetzt gleich irgendwas sagen würde, was der Erklärung von der Macht im Fünften widerspricht. Das fände ich dann tatsächlich recht lustig. Ja, aber ich muss auch sagen, was er gesagt hat hier ist so allgemein. Ja, das ist der Wille, also der Drang zum Bösen, um Macht zu erlangen. Ja, das macht der Imperator, das hat der Snoke gemacht, das hat der Kylo Ren gemacht. Das hat, keine Ahnung, sogar Captain Phasma. Weiß gar nicht, ob die in dem Film nochmal auftaucht. Ich hoffe ja, nicht. Das von alleine, ne? Ist doch gesprengt worden im letzten. Also die ist zweimal gesprengt worden. Im ersten gestorben, im zweiten gestorben, wer weiß. Wie gesagt, ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Und ich, keine Ahnung. Ich habe aber da noch nichts von gehört. Ja, aber hat er denn jetzt, ist denn Star Wars jetzt eine Geschichte, die so ist, wie Nietzsche sich die Welt vorgestellt hat? Oder ist sie so, wie die Welt irgendwie wirklich sein soll? Ja, aber das ist wirklich so allgemein, grundsätzlich ist jeder böse Charakter hat. Ist Nietzsche, weil die hier beschrieben werden. Ich hab auch das Gefühl, was er uns sagen will, ist, die sind böse, weil sie böse Dinge tun und das gut finden, das Ergebnis davon. Genau, es gibt gute Menschen und böse Menschen. Mehr sagt er ja quasi nicht. Ne, finde ich auch. Also, das mit der Macht alleine, irgendwie erschließt sich das mir auch noch nicht so richtig. Ich meine, mit der hellen Seite und der dunklen Seite der Macht, das ist ja dieses Gut gegen Böse Dialektik-Prinzip. Ja, okay, aber das sagt er ja nicht. In Wirklichkeit, oder was, dass ich eine Macht ausüben muss über die. Also, das ist irgendwie auch komisch. Weiß ich nicht genau, ist nicht 100% finde ich erst rein. Mächtig sind, diese Macht aber im Dienste der Gemeinschaft einsetzen, sich für Schwächere einsetzen, auch aufopferungsbereit sind. Es gibt einen starken basisdemokratischen Akt dann auch im Film der guten Seite. Oh Gott. Wenn plötzlich nicht nur die Rebellenprotagonisten gegen die dunkle Seite kämpfen, sondern auch alle anderen, quasi die Zivilisten, sich zusammenschließen und einen kollektiven Angriff durchführen. Und hier sage ich mal kurz Stopp, weil das ist wirklich interessant. Weil im letzten Film ist es so, am Ende des Films machen die einen Hilferuf an alle, die helfen können, und keiner kommt. Nur so, um mal die Absurdität des Films, der vorangegangen ist. Am Ende des letzten Films sind die noch 30 Leute. Ich glaube 13 sogar nur. Ja, das wäre noch besser, aber ja. Ja, aber gleichzeitig sind die doch irgendwie... Sind die doch die herrschenden Regierenden, oder nicht? Nee, sie haben gerade von ihrer letzten Basis um Hilfe gerufen und keiner ist gekommen. Und nein, das sind nicht die herrschenden Regieren. Frag nicht warum, aber im ersten Film der Trilogie sind ja die zentralen Regierungsplaneten in die Luft gejagt worden. Ja, und auch im zweiten Teil der Trilogie dann in Last Jedi ist nicht klar, wer eigentlich jetzt die Macht in der Hand hält. Weil die, also wenn wir jetzt diesen Canto Bight Subplot nehmen, das ist ein Planet, wo sich die ganzen wichtigen Reichen aufhalten. Das, also wenn ich eine Galaxis kontrollieren möchte, dann möchte ich eigentlich diesen Planeten kontrollieren. Und trotzdem ist da keinerlei Präsenz von irgendeiner Fraktion. Also ja, das ist, es wirkt im zweiten Teil der Trilogie wirklich so, als ob die ganze Galaxis so guckt, hä? Wir machen einfach weiter wie bisher und da so am Rande sind so ein paar Leute, die bekämpfen sich gegenseitig. Und hätten die nicht die Zentralplaneten in die Luft gejagt, hätte es keinen interessiert. So absurd ist es ja dargestellt worden und das war ja auch das Problem aus dieser Ausgangslage. Okay, wir haben 13 Leute in einem Schiff, die von einer ganzen Flotte von Kriegsschiffen verfolgt werden. Was machen wir ab jetzt? So. Und ja, also es ist schon, deswegen musste man einige Kaninchen aus dem Hut ziehen. Und hatten einen Imperator, ne? Weil die Frage wurde im zweiten Film nicht geklärt. Wo kommen die alle her? So, weil der Bösewicht war auf einmal tot. Wo der Bösewicht herkommt, ich weiß nicht, ob im Film jetzt geklärt wird, wo der Bösewicht aus dem letzten Teil herkommt. Ja, das wird geklärt. Okay. Und ja, schon sehr witzig. Totales Chaos. Ja, es wird geklärt, aber es ist auch nicht richtig. Also es ist ein richtiger Cop-Out halt. Also es macht zwar Sinn, aber es ist nur total oberflächlich. Ja, es ist ungefähr so, als wäre dann nach dem Szenen in Jabbas Palast an Jabbas Seite den Reißverschluss aufgegangen und Darth Vader rausgestiegen. Also, so ungefähr von der Logik her. Die Protagonistin dieses Trilogieabschlusses ist Rey. Sie bewegt sich zwischen den beiden Seiten der Macht. Kann sie die Macht vielleicht so sehr genießen, wie Nietzsche es beschreibt, dass sie zur bösen, zur dunklen Seite überläuft? In ihrer Herkunft, so offenbart der Film, ist dies angelegt. Doch es ist Luke Skywalker, der ihr klar macht, dass sie nicht durch ihre Herkunft determiniert ist. Damit vertritt er einen modernen Ansatz. Wir müssen uns nicht nach unserer Herkunft richten. Wir können uns selbst entwerfen. Das ist uns heute, im Jahr 2019. Oh, ich krieg postmoderne Kopfschmerzen. Ich hätte auch noch gesagt, im jetzigen Jahr. Er hat auch noch gesagt, im jetzigen Jahr. Das gehört. Ihr könnt alles erreichen, wenn ihr zufällig die Tochter des Imperators seid. Jetzt hast du aber gespoilert. Tochter ist es ja auch nicht, Enkelin. Verdammt. Aber bitte, er hat eben selber die Signifikanz der Szene nochmal herausgestrichen, in der Vader zu Luke sagt, ich bin dein Vater. Ja? Also, und jetzt sagt er auf einmal, Herkunft ist eigentlich unwichtig und man kann sein, was man will. Und er hat gerade darauf der ganze Konflikt-Arc um Luke und Vader ist dann hinfällig, wenn du nicht daran glaubst, dass es sowas wie Blutsbande gibt. Ja, das ist ja sowieso alles hinfällig. Das ist ja die größte Sünde von dem Film. Wenn der Imperator lebt, war der ganze Arc der Originaltrilogie Schwachsinn. Warum macht man sowas? Ja, eben. Und auch mit dieser komischen Rey jetzt und dass der Luke Skywalker jetzt halt nur noch so ein grumpy old man ist, der alles bescheuert findet. Auch wenn sie das ja jetzt mit dem neuen Film wieder ein bisschen zurückgefahren haben wohl. Oder wieder, ja, dem Ganzen so ein, ja, ich habe mir noch mal drüber nachgedacht, das doch nicht ganz so irgendwie reingeballert haben. Da muss ich auch diverse von den Journalisten darüber aufgeregt haben, dass das jetzt diesen wunderbaren, progressiven letzten Film wieder so ein bisschen auf das Alte und so zurückführt. Eine Selbstverständlichkeit, die der Film nochmal als eine neue Idee verkauft. Und das ist kein Zufall. Indem ja die Star-Wars-Saga ein Mythos sein will, geht es eben auch darum, dass die Ahnen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Die Familie bekommt einen hohen Stellenwert und damit gerät man in die Bredouille, ob man sich so einfach der einen Seite, der anderen Seite, die man gerne möchte, anschließen kann. Denn auch die Skywalkers spielen ja als Familie eine große Rolle und es ist dann etwas widersprüchlich, dass Luke Skywalker dann auch gleichzeitig... Ach so, das ist eine Familiengeschichte, das war mir gar nicht klar. Ach ja, dass es um die Familie Skywalker geht, das hat er jetzt rausgefunden. Das könnte man, ja, um fair zu sein, Price, das könnte man vergessen, wenn man Fan des Sequels ist. Das könnte man vergessen, wenn man nur die letzten zwei Filme gesehen hat. Tausend Generationen leben in dir weiter. Also ganz kann sie sich dann offenbar doch auch nicht losmachen. Das heißt, man hat immer noch diese familiäre Bande. Dieser Film und alle anderen Star Wars Filme ringen eigentlich mit einem sowohl als auch. Man kann sagen, sie haben Angst vor einem radikal demokratischen System, wo es wirklich nur noch darauf ankommt, sich selbst zu entwerfen und dann sich einer Position anzuschließen. Was hat das denn mit Demokratie zu tun? Star Wars zu tun? Ja, das ist ja bei ihm eh immer die Frage, was hat das mit dem Film zu tun? Aber warum ist das auf einmal radikal demokratisch, wenn jeder selber entscheiden kann, in welche gesellschaftlichen Kategorien er fällt? Das war noch nie so, nirgendwo. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Aber jetzt ist es 2019. Aber der Film spielt doch vor langer, langer Zeit. Ja, genau, aber vor langer, langer Zeit, jetzt ein paar Jahre weiter in der Zukunft, von daher. Okay. Von einer weit, weit entfernten Galaxis. Ja. Aber das kann man wahrscheinlich auch alles vergessen mit Current Year Politics. Wieder eine größere Rolle und das macht sicherlich auch den konservativen Kern dieser Reihe aus. Folglich endet der Film dort, wo es eigentlich interessant wird. Was geschieht denn, wenn die dunkle Seite einmal besiegt sein sollte? Wie wird die Gesellschaft aussehen? Die gute Seite der Macht ist ja voller drolliger Figuren. Da sehen wir freundliche Männer und Frauen, prätentiöse Roboter, kuschelige Wesen. Aber diese Vielfalt, die täuscht. Denn wir müssen uns fragen, sehen wir hier wirklich Freiheit und Pluralität? Kann links Macht? Also, selbst wenn wir das tun würden, wer will denn so einen Film sehen? Das sind immer noch Filme. Wer will denn einen Film ohne Konflikt sehen? Ja, das kannst du mir eh nicht sagen, dass das nur Filme sind. Ja, Herr Filmanalyse. Ja, ich weiß. Ja, auch, ich meinte, dass das alles irgendwie gezielt so gemacht wird oder so. Ja, genau, ist ja auch, als wir den schon mal kritisiert haben, haben wir ja nur zurückbekommen, ja, das versteht ihr nicht, das ist eine Ideologiekritik. Aber diese Ideologie ist ja das, was er da rein projiziert. Das ist ja nicht wirklich da. Also, ja, vielleicht nicht jedenfalls, ne? Oder wahrscheinlich nicht. Das Schlimme ist, jetzt gerade, wenn man beim Beispiel Star Wars bleibt, das könnte er tatsächlich machen mit einer rechtsextremen Ideologie anhand der OT und dem Aufstieg Palpatines, wie demokratische Systeme Schwächen haben könnten. Das ist ja da. Ja. Man könnte auch das dieses, machen. Auch dieses Wie geht's weiter, das hatten wir ja im Prinzip nach der Originaltrilogie und mit dem, was jetzt halt gekommen ist. Da hat man ja gesehen, wie es weitergegangen ist. Also es versteht keiner und sie mussten halt irgendwie diesen Konflikt wieder da initiieren und den quasi genauso machen wie beim letzten Mal, ohne dass irgendjemand versteht, wie das sein kann, und es wurde ja auch immer noch nicht richtig, ja, es wurde jetzt quasi mit, ja, der Imperator war einfach weiter am Leben und hat halt sein Ding gemacht, quasi gerechtfertigt, aber es ergibt alles überhaupt keinen Sinn, das haben wir auch schon Leute durchgerechnet, wie viele Menschen man braucht, um diese ganzen Todessterne, der Sternzerstörer da irgendwie zu bemannen und so, die sie da haben, das hat man auch im Trailer schon gesehen. Und ein Sternzerstörer hat von 35.000 bis 52.000 Besatzung laut ursprünglicher Lesart. Naja, wenn du aber Klone zur Verfügung hast, kannst du dir ja. Was ich deutlich schlimmer finde, ist, dass wohl die Flotte, die der Imperator unter Wasser aufbewahrt hat, für den Moment, wo sie dann alle aufsteigen dürfen und Wasser von ihnen herabperlt und so. Typisch J.J. Abrams-Scheiß. Die haben alle jetzt eine Kanone, die Planeten zerstören kann. Was? Ja, der Sternzerstörer hat eine planetenzerstörende Waffe. Das zeigt halt mal wieder so richtig schön diesen Fanfiction-Charakter von diesem ganzen Kram. Mast, das musst du jetzt sagen, weil du den Film, glaube ich, als einziger gesehen hast. Diesen Shot aus dem Trailer, wo man die Sternzerstörer da alle schön aufgereiht, also so wie man kein Mensch eine vernünftige Armee anordnen würde. Gibt es den im Film oder ist das mal wieder so ein Trailer? Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur beim Drunken Scotsman als Nacherzählung gesehen, aber was er erzählt hat, passt sehr gut zu diesem Shot. Die steigen alle aus den Wassern des Eisplaneten auf und fliegen dann los, um die Galaxis zu zerstören. Das könnte also sehr gut sein. Ja, passiert recht früh. Meinst du den Critical Drinker? Critical Drinker, irgendwie so heißt der, genau. Ja, genau. Große Empfehlung, finde ich auch ziemlich gut. Entweder brauche ich vor diesem Film ordentlich Alkohol oder Kopfschmerztabletten. Ich würde einfach warten, bis er auf irgendwo im Kabel läuft, oder? Werden. Beides. Also. Do not attempt. Eine Ablenkung würde ich empfehlen. Zwinker, zwinker. Ja. Angst vor der Demokratie. Ja, das ist immer da. Also grundsätzlich. Also. Das Lustige ist, dass genau das könntest du ja anhand von den Prequels machen. Angst vor der Demokratie. Warum könnte man Angst vor der Demokratie haben? Das ist eins zu eins die Prequels. Da ging das, da könnte ich das aus dem Stand. Aber ich befürchte, er kann es nicht. Ja, irgendwie, er ist so allgemein, er könnte sich auf alles jetzt gerade beziehen. Mir fehlt immer noch der Bezug zum konkreten Film jetzt. Ja, zum Schluss sind die Bösen besiegt und dann hat man scheinbar Angst vor der Demokratie. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich kritisiert er daran, dass sie nicht einfach den Film beenden mit die kuscheligen Wesen oder was er da gerade gesagt hat, führen die Demokratie ein und haben sich alle lieb. Aber natürlich ohne Kapitalismus, weil das ist schlecht. Ja, das ist böse. Also Kapitalismus ist unser Unglück. Zunächst fällt hier auf, dass es keine Hybridisierung gibt. Das heißt, keine Vermischung der einzelnen Wesen untereinander. Zwar leben alle Arten zusammen, aber doch pflanzt man sich innerhalb der Art vor. Aber viel verwirrender ist noch... Hallo? Hast du mal Biologie belegt? Okay, jetzt bin ich davon überzeugt, dass er vor diesem Video Kopfschmerztabletten und Alkohol getrunken hat. Das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Weil auf der Erde ist das ja so, dass die Wesen alle nebeneinander leben, aber es trotzdem keine, ich meine, außer vielleicht Zebrafinken oder so, gibt es aber nicht, es gibt keine Katzhunde und es gibt keine Elefantengiraffen und Löwenpiranhas. Das ist hier keine richtige Demokratie dann, wenn ich... Guter Mann, was auch immer Sie in Ihrem Glas da haben, leeren Sie es weg und füllen Sie was Neues rein. Ich glaube, das ist immer noch die gleiche Cola, wie als er angefangen hat mit dem Kram. Vielleicht ist das ja Kool-Aid. Nee, das hat er schon ausgetrunken. In dieser neuen Trilogie keine erotische Liebe gibt. Da ist man so konservativ, man ist... What the fuck? Angst vor der Demokratie. Und jetzt haben wir... Araber hat Angst vor der Demokratie. Oh Gott, ey. Das nächste Mal, wenn ich irgendwo ein Parlament betrete, Landtag oder Bundestag oder so, werde ich nicht aufhören können zu kichern. Ja, frag die Leute da doch mal, wo ist denn hier die körperliche Erotik? Wo ist die denn? Zwischen den verschiedenen... Ihr habt doch Angst vor der Demokratie. Ja, genau. Aber ja, ey, nein heißt nein, mein Freund. Nein, nein heißt... Grüne und zeigt gar nichts und will auch gar nichts entstehen lassen. Nur freundschaftliche, elterliche Liebe gibt es. Der erste, auch von Abrams inszenierte Teil, das Erwachen der Macht, der legte ja beispielsweise nahe, dass Finn und Poe ein Paar sein könnten. Der Nachfolger, der schreckte davor wieder zurück, er legte andere Fährten, aber auch diese werden hier nicht mehr aufgegriffen. Es gibt einen Kuss zwar, der zugleich ein Abschiedskuss dann aber ist. Finn bricht sein Geständnis an einem entscheidenden Punkt ab und Poe fragt eine Frau, ob er sie küssen darf. Nun, das wird alles mal so hingelegt, aber es wird nichts damit gemacht. Die Liebe scheint hier ein großes Tabu zu sein. Vielleicht das chinesische Box-Office war ihnen zu wichtig. Disney-Film außerdem, ja. Ja, also komm, ich mochte die Finn-Poe-Idee und dann wird das abgebrochen und dafür kommt Rose und Finn und dann... Ja, eben, das wäre besser gewesen, also, auf jeden Fall. Mann. Ja, aber ich meine, eben waren wir noch bei irgendwelchen Spezies, die sich nicht mischen und jetzt sind wir bei Homosexualität. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben Spezies, die sich nicht mischen, jetzt haben wir Angst vor der Demokratie und jetzt haben wir Finn und Poe nicht und dafür, da ist kein roter Faden. Aber ich sehe einen erhobenen Zeigefinger auf jeden Fall. Und ein roter Faden ist schon da, dass das Imperium oder das Remnant oder wie man es jetzt nennen will, dass das weiterhin nur aus Menschen besteht und das im Star-Wars-Universum besteht ja an sich zum größten Teil aus Nicht-Menschen. Ja, das Imperium. Darauf könnte man auch hinweisen, aber naja, ich sag's so. Da ist ja auch immer Rassismus impliziert gewesen. Also, dass das Imperium auch niemand anderen will, praktisch. Also, so habe ich das aus den EU auch immer. Ja, das ist ja so, der Imperator ist hat halt so Ressentiments geschürt, dass Menschen irgendwie in der Minderheit wären, und dann hat er das umgekehrt, dass die Menschen die anderen dann unterdrücken, laut Original-Lore halt. Ja. Faschismus halt, ne? Nicht, weil die Liebe auch wiederum eine Kraft ist, die man nicht so gut in so einen braven Rahmen einbetten kann. Die Liebe hat ja etwas sehr, sehr Grenzüberschreitendes. Und was sagt das dann über diese dargestellte Gesellschaft aus? Nun, besonders frei ist die nicht. Man hat eine unheimliche Angst eigentlich vor dem Neuen, sowohl bezogen auf die Filmlogik, innerhalb der die Figuren eigentlich nur Traditionen vorsetzen, als auch was den Film selbst angeht. Bloß nichts Neues wagen, bloß niemanden verschrecken. Der krasse Gegensatz zwischen dem Guten China. Und der Bösen. Vor allem nicht China. Das hat ja klasse funktioniert, sowieso schon mit der Rose Tico. Was ist die Vietnamesin? Ne? Schon zu auspacken, dass die Chinesen besonders auf solche Schauspieler stehen. Die böse Seite ist also trügerisch. Klar ist die Welt der Rebellen im Vergleich zu der dunklen Seite eindeutig die bessere Alternative. Wie selbst ja auch eine Karnevalspolonaise in einer Stadtverwaltung einem faschistischen Aufmarsch vorzuziehen ist. Doch eine Utopie ist diese Polonaise ja dann eben nicht. Es ist eher das Reich des kleineren Übels und ein solcher. Es ist keine Utopie. Also Kulturmarxismus, ich höre dich trapsen. Ja, ich wollte gerade sagen. Filme gibt es. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ne? Canto Bight gibt es nicht, ne? Irgendwie der Großteil der Galaxis, den der Konflikt gar nicht interessiert, den gibt es nicht. Allerdings, womit er recht hat, an sich, in dieser Galaxis, da muss man durchaus Angst um seine Zukunft haben, wenn da 1000 Sternzerstörer mit einem Todesstrahllaser durch die Gegend fliegen. Aber gut. Absurd das Ganze einfach nur. Und ich meine, welcher Film, der nicht explizit halt, also, der, was will er? Will er eine Sexszene haben, damit er glauben kann, dass die Leute in der Republik da Sex haben oder was? Ja, das ist doch total irre. Alles andere wäre Angst vor der Demokratie. Und zwar mit verschiedenen Rassen. Oder, ja, was, aber ich, es gibt. Guck mal nach Japan, da ist Sex was sehr Privates und wird eher nicht irgendwie auch in und trotzdem ist das eine Gesellschaft, die verrückt nach allen möglichen sexuellen Spielarten ist. Das ist so, der Herr Pastor ist nicht besonders stringent, finde ich. Sag bloß. Das ist schon allein, was er meint, das wäre alles so konservativ, obwohl er gerade gesagt hat, dass es da gleichgeschlechtliche Ehe gibt. Ich meine, ich weiß ja nicht, was er sich vorstellt. Wahrscheinlich, ja, er sieht halt nur unsere Welt so, wo du irgendwie Jens Spahn und alle möglichen Leute hast, die in der konservativen Partei da kein Problem mehr haben, obwohl sie homosexuell sind. Das ist halt unser Deutschland 2019 so. Aber jetzt ist es plötzlich alles konservativ. Und vor allem, was hat das mit Nietzsche zu tun? Ja, die Bösen halt. Die Bösen. Es gibt böse Menschen, Nietzsche, ja, okay. Ja, aber das ist halt auch so eine stereotypische, unverständliche Lesart von Nietzsche, dass du halt böses Verhalten mit dem Wille zur Macht gleichsetzt. Ist halt auch wirklich kindlich naive Art und Weise, Philosophie zu lesen. Ich kann verstehen, dass er das vielleicht als Trope bedient, so wie Damsel in Distress, dass er den Trope von Nietzsche als Erklärung für das Böse bedient, aber wenn er das wirklich so meint, dann Gott hab Erbarm mit seiner armen Seele und seinem mangelnden literarischen Verständnis. Also wirklich, es ist grausam. Ich würde mir nicht mal das unterstellen, aber einfach nur, dass es total allgemein ist. Wie gesagt, das mit dem Bösewicht, ja, jede literarische böse Figur, die böse Umtriebe hat, den kann man das zuschreiben. Im Expanded Universe kommt am Ende ja sogar noch der Klopper raus, dass der ganze Imperator das Ganze nur gemacht hat, um eine Armee aufzustellen, die groß genug ist, um so eine andere Alien-Rasse zu bekämpfen, die gerade im Anflug sich befindet. Und noch was, hier wurde gerade im Chat gefragt, was diese Person hier überhaupt für eine Relevanz hat, wissenschaftlich oder so. Also der hat eine eigene Kolumne bei, ich weiß jetzt nicht, ist das Welt oder? Nee, und bei Jung und Naiv. Bei Jung und Naiv ist er irgendwie mit dabei, und, ja. Und mit anderen Redaktionsnetzwerken ist er verwoben, aber der ist auch bei irgendeiner Zeitung hinter einer Paywall. Echt? Ich weiß jetzt gar nicht was. Das wäre mir neu. Aber ja, auszuschließen ist es nicht. Auf jeden Fall war er bei den Rocket Beans da irgendwie mal am Tisch, als sie sich über den Jordan Peterson unterhalten hatten. Darüber hatten wir auch ein Video gemacht. Rote Boden und gelbe Angst, hieß das. Und von ihm haben wir vor allen Dingen seinen König der Löwen auseinandergenommen. Weil er da auch lauter Kram gesagt hat, der auf jeden Fall mit dem Film überhaupt nichts zu tun hatte. Also viel ausgeblendet hat für die Ideologiekritik. Ja, ich glaube, er ist auch so ein Nietzsche-Typ auf jeden Fall. Ja. Ich würde ja jetzt deutscher Movie-Bob sagen, aber so schlimm ist er dann doch nicht. Das kommt noch. Solches Reich vertritt die gute Seite der Macht. Es gibt nur ein bisschen Freiheit, die aber widerspruchsfrei sein muss. Den einzigen Widerspruch, den man hatte, diese Opposition zur dunklen Macht, der ist natürlich so drastisch, dass man diese dunkle Macht nicht mehr integrieren kann, sondern nur ausschließen kann. Wir haben so ein Konzept der absoluten Feindschaft hier. Und wenn das aber mal geschehen ist, dann macht sich eigentlich so ein Konservatismus breit. Und es ist erstaunlich, dass eben auch der Film das so dezidiert widerspiegelt, dass er auch selbst als Film nichts wagt, weder auf der Story-Ebene noch auf der ästhetischen Ebene noch auf der gesellschaftspolitischen Ebene. Ja, ich weiß nicht. Schau den Indie-Film an, wenn du das sehen willst. Aber vielleicht nicht unbedingt Star Wars und schon gar nicht Disney Star Wars. Aber nur die ersten drei Indie-Filme, nicht der mit dem Kristallschädel, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, ich meine mit Indie-Filme irgendwelche Independent-Filme. Demokratisch ist das eigentlich nicht besonders. Die Politologin Chantal Mouffe schreibt in... Ich will deinen Einsatz. Oh, Chantal Mouffe, Alter, ich kann es nicht hören, Alter. Ich kann Menschen, die Chantal Mouffe zitieren, unironisch nicht ernst nehmen. Chantal Mouffe ist furchtbar. Ich habe von ihr über das Politische gelesen und das ist einfach nur, es ist jemand, der mal Marxist war und der langsam gemerkt hat, dass Marxismus Mumpitz ist und der dann in die Postmoderne abgedriftet ist, mit wie so vielen möchte gerne Intellektuellen, die so tun, als ob sie Ahnung von irgendwas hätten. Intellectual yet idiot. Oh Gott. Ihren dann war der Name, ich hab's vergessen. Hast du ein Buch kaufen? Chantal Mouffe über das Politische. Super Muff. Das demokratische Paradox, etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, es ist so, dass wir in einer pluralen Demokratie anerkennen müssen, dass es da innerhalb der Hegemonie auch widerstreitende Positionen gibt. Und da sagt sie, es kommt eine Zeit, in der man entscheiden muss, auf welcher Seite in dieser Hegemonie, auf welche Seite der antagonistischen Konfrontation man stehen will. An der modernen liberalen Demokratie ist besonders und wertvoll, dass sie, wenn richtig verstanden, einen Raum erzeugt, in dem diese Konfrontation offen gehalten wird, wo Machtverhältnisse immer in Frage gestellt werden und kein Sieg endgültig sein kann. Hat er sich gerade darüber aufgeregt, dass das alles zu allgemein ist und nicht genug wagt, jetzt... Jetzt liest er hier so einen Krempel vor, das ist die totale Tautologie, so, ne, also, ja, es ist selbst in der Hegemonie, da gibt es Sachen, die gehören nicht in die Hegemonie, ja, das ist Standard, so, das kann ja nicht komplett so sein, das ist alles nur in eine Richtung gegenüber, Leute, die auch in eine andere Richtung irgendwie denken oder so, ja, und dann muss man sich entscheiden, ob man das gut oder schlecht findet, ja, es liegt auch in der Natur der Sache. Also tut mir leid, das ist so ein totaler Humbugsatz. So, so wie, ja, der Himmel ist eigentlich blau, manchmal ist er aber auch grau und da muss man sich entscheiden. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, aber politisch. Aber politisch, ich sag's dir, so jung. Da gibt's eine These und eine Antithese und in der Politik läuft nicht alles immer rund und deswegen Gründe. Ich bin intellektuell. Ich muss auch sagen, ich verstehe sein Format absolut nicht. Er versucht hier so hinter die vom Film präsentierte Ideologie zu kommen, aber ohne Spoiler. Naja, das funktioniert nicht. Also selbst wenn die Ideologie da wäre, das funktioniert ja, nicht. Eben, aber die ist ja noch nicht mal da, das ist sein Hauptproblem. Die Ideologie ist immer nur das, was er da reinliest. Gratulation, du machst alles falsch, was man falsch machen kann. Also man kann sich ja nicht ausschließen, dass da Teile solcher Ideologien eingeflossen sind. Aber man kann das auch nicht so einfach ohne weiteres da rauslesen. Naja, so allgemein, wie er das formuliert, ist da alles eingeflossen. Ja, kann man vielleicht auch so sehen. Ne? Durch eine agonistische Demokratie erfordert jedoch, dass akzeptiert wird, dass Konflikt und Teilung der Politik inhärent sind und es keinen Ort gibt, wo Versöhnung als volle Aktualisierung der Einheit des Volkes erreicht werden kann. Diese Harmoniesucht der guten Seite, die ist problematisch. Chantal Mouffe schreibt dann ein paar Seiten später, den unauslöschbaren Charakter des Antagonismus zu negieren und auf einen universellen, rationalen Konsens zu zielen, das ist die wirkliche Gefahr für die Demokratie, denn man hat dann so eine sehr homogene Einheit geschaffen, die zwar ein bisschen bunt aussieht, aber eigentlich Gegenpositionen und ganz andere Lebensentwürfe kaum noch zulässt. Und Ja, genau, aber nicht so, wie du das denkst, glaube ich. Weil in dieser Gesellschaft, wo jeder alles sein kann und so, da gibt es ja auch diesen dunklen Schatten, wo die Leute hingetrieben werden, die nicht alles sein wollen. Die an überkommenen Rollenklischees und bla bla bla festhalten. Also, das ist doch eigentlich eine dunkle Bedrohung. Der Endsieg dieser Postmodernen hier, wenn alle nur noch eins glauben. Ja, das klingt ja schon wieder so nach, ja, man könnte dies, das und jenes so und so irgendwie regeln und so weiter und so fort, aber das wird ja überhaupt nicht geregelt. Die Demokratie ist halt eben auch viel, ein Resultat und nicht quasi der Auslöser. Also es ist am Ende der Kette von Ereignissen das, was du dann hast, als das, was aus der Demokratie rauskommt. Und nicht am Anfang. Also, und das vertauscht meistens nach diesem ganzen Kram, so nach dem Motto, ja, die Demokratie ist ja das, was wir konstruieren. Das ist die Demokratie. Nee, ist nicht die Demokratie. Demokratie ist das, was rauskommt. Also, die Demokratie kann sich nicht die Gesellschaft machen, sondern die Demokratie ist das Resultat aus der Gesellschaft. Demokratie ist nur, wenn es der Staat macht. Ja. Und hier hätte der Film ein klares Statement setzen sollen, aber er schreckt vor allem zurück, vermutlich auch. Es ist ein Kinderfilm über Weltraumzauberer. Und er redet was von Chantal Mouffe. Ja, ist geil. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Herr Filme falsch guckt. Das kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Wenn man nur schaut, aber nicht sieht. Ah ja. Oh, ihr guckt Filme nicht richtig, hat er uns gerade gesagt. Das passt irgendwie nicht so ganz zum Film, muss ich wirklich sagen. Es ist zu allgemein, weil im Grunde genommen ist es ein Film über eine Protagonistin, die aufgrund von ihrer Familiengeschichte in einer Position ist, eine große Katastrophe zu verhindern. Und da muss sie Opfer für bringen, obwohl das nicht... Ja, vor allem genau, mit der langen Geschichte der Star Wars-Filme und so, da hätte man doch sicher viel. Aber das ist ja der Kern, in dem es in diesem Film geht. Und wie passt das zu dem, was der Herr hier gerade gesagt hat? Ja, schön, der Bösewicht ist ein Imperator und der Bösewicht wird durch nietzschische, niedere Motive angetrieben, wie jeder Bösewicht. Ohne Nietzsche gäbe es sozusagen gar keine Bösewichte. Genau, Nietzsche, der alte weiße Mann, der ist schuld an allen. Wir gehen an Weihnachten raus an Hans Gruber. Das ist nicht, aber Nietzsche hat schon viel zur Erklärung oder zur Entschuldigung dieser Leute oder so dabei getragen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich den Chat gerade richtig verstehe, aber jemand hat, glaube ich, so sinngemäß gesagt, sein Lieblingsfilm ist Mad Max. Sehr gut. Das ist meine Zukunftsvision. Ich muss aber auch die ohne ganze Zeit. Weil CO2-frei, ne? Ich muss auch die ganze Zeit darüber nachdenken, welche Buchstaben da oben in seinen Enzyklopädien fehlen. Danke. Endlich sagt es jemand, weil ich dachte schon, ich bin der Einzige, der hier. Nee. Kleines. Jeden die Videofilme hin. Also D wie Demokratie hat er schon mal nicht, aber dafür zweimal M. Turbo-Marxismus. Eine Form von Marxismus. Darin. Man könnte quasi behaupten, der hat sie nicht mehr alle im Regal. Huh? Ja, so sieht's ja aus. Aber von den Zahlen kommt es ja hin. Fehlt leider. Ja, also ich fehlen die von vornherein schon. Ja, das sind halt dann in den... Vielleicht ist C und D so wenig, dass es zusammengefasst oder ist. Oder es ist sowieso irgendwie das Lexikon des Marxismus oder so, wo von Haus aus kein D drin ist. Ja, aber wenn ihr genau guckt, kann man die Nummern sehen. Und C ist 4 und E ist 5 und so weiter. Also die Nummern oben stimmen alle. Wobei, ja, doch. Das ist. Und er trinkt keinen Whisky, er trinkt Cola. Ich kann das genau sehen. Hat er aber jetzt auch nicht CO2 behauptet. Wie die Greta. Ist das nicht ein Bier oder so? Ja, aber das hätte mehr Stil, wenn er einfach Whisky trinken würde, während er das abliest. Also das ist da auch das nicht mal trinken, wenn da einfach Whisky drin wäre, ohne dass er was davon trinkt. Vielleicht ja, das hätte Whisky einfach mehr Stil. Am Anfang erstmal einstimmen, so wie Lea Ewing. Ja, er traut sich, aber da geht er nicht weit genug hier. Sein nietzscheistisches, machiavellistisches Denken hier, dass das Böse triumphiert zum Ende. Ich möchte die anti-alkoholistische Ideologie hinter diesem Video kritisieren. Aber genau. Er traut sich dann nicht. Und er hat auch überhaupt gar keinen Sex gehabt in diesem Video. Das frage ich auch an. Ja, stimmt. Eigentlich kann ich das gar nicht für voll nehmen. Das ist ja total, wie sagt man, das ist ja der komplette Konservatismus, der hier aus jeder Pore dieses Videos. Er ist ein bisschen wie Adorno, der kritisiert voll vieles, aber eigentlich ziemlich konservativ. Der gründet noch eine Schule. Ist er fertig, ja? Hat er es hinter sich gemacht? Ja, ist durch. Wunderbar. Oh, schade. Schon vorbei. Alter Schwede. Können wir bitte als nächstes Werbung aus den 70ern angucken? Ja, da bekommen wir bestimmt wieder einen Copyright-Strike, aber ich fände es voll interessant, wenn wir das machen würden. Meinst du diese Werbung von dem einen Dr. Who-Darsteller, die jetzt letztens rausgekommen ist, wo er am Ende sagt, show your tits? Ja. Also Fahrwerbung oder so, ja. Ich kenne die noch alle. Ich bin in meinen Kopf eingebrannt. Das gab ja nur 3 Programme. Ja. Und das eine mit Rauschen hat sich eingebrannt, ne? Ja, damals gab es kein Internet, damals gab es nur Unterwäschewerbung. Ja, und Kataloge. Davon erzähle ich nichts. Aber ja, damals gab es ja auch noch hier das Deutschland der Regionen, wo alle ihre eigenen und so. Wo dann zwischen den Werbepausen im Südwestfunk sind immer das Äffle und das Pferdle aufgetreten. Aber die habe ich nur verrauscht gekriegt. Kenne ich ja gar nicht. Ja, du bist ja noch weiter weg. Das war die anderen Spezies, ja. So, die das Äffle und das Pferdle mit die Hände zusammengeklebt. So halten die uns auseinander, dass wir bloß nie vernünftig Freunde werden können. Ne? Genau, waren die auch wenigstens in den Spalter. War die auch wenigstens in Unterwäschekatalogen vertreten oder war das auch so demokratiefeindlich da? Also ich hätte nicht gesehen, dass das Äffle und das Pferdle irgendwie Sex gehabt hätten. Und es waren ja auch immer nur ganz kurze Szenen. Da kommt der Affe zur Tür rein und fragt, was gibt's zu essen? Und das Pferd antwortet, Hafer mit Banane. Ja, so sind wir damals. Niveau, die hätten mal mehr Demokratie versuchen sollen, wie da drüben in dieser Deutschen Demokratischen Republik. Ich weiß zwar, dass man das eigentlich nicht machen sollte, aber genau seinen Blick, den er uns jetzt zuwirft, den habe ich, wenn mir jemand von der Disney Star Wars Trilogie erzählt. Es gibt 3 Star Wars Filme für mich, genau wie es 3 Indiana Jones Filme gibt. Und 3 Alien-Filme, wobei die Nummer lustigerweise 1, 2 und 4 nummeriert sind. Es gibt so Sachen. Da ignoriere ich den Rest dann halt einfach, obwohl man ja allenthalben hört, The Mandalorian soll gut sein, aber ich werde sicherlich nicht Netflix oder was auch immer das ist abonnieren, damit ich aber das gucken kann. Die Anzahl der James-Bond-Filme hat sich jetzt auch, verringert sich jetzt auch, ne? Beziehungsweise bleibt dann jetzt auch gleich. Ne? Aber wir kriegen jetzt eine Strong Black Woman im neuen James-Bond-Film. Ja, die kann ja wohl kaum James Bond heißen. Ja, die heißt James. Die heißt aber 007. Hanina Bonda. Nein, es hieß 000 oder 001 oder so. Sie ist über ihm. Und das ist so stark. Nee. Sie so hat toll. Seine, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie seine Nummer übernommen. Und er ist der alte weiße Mann, der nichts mehr drauf hat. Und das sagt sie in dem Film wohl auch 100.000 Mal, so wie der Trailer aussieht. Oh, voll cool. Das klingt nach Star Wars. Null-Agenten, die haben die Lizenz für Kulturmarxismus. Aber sie soll auch Frauen, glaube ich, überführen. Endlich kommt mal der Intersektionalismus auch ins große Kino. Und ja, vor allem bei James Bond, da gehört er ja auch wirklich hin. Ja. Also James Bond war ja auch schon immer so eine Serie, die nicht irgendwie ein männliches Stammpublikum hatte. Ja, was nächstes macht, ne? Es wurde bei James Bond immer sehr gut gelöst, ein neuer Schauspieler, und dann hat man die ganze Sache in eine neue Ära gemacht. Jo. Das hat bis auf Daniel Craig meiner Meinung nach immer sehr gut funktioniert, aber die haben das Konzept verabschiedet. Nun ja, schade. Ja, es war ja schon hier der Timothy Dalton, grauenhafte Filme, die gingen ja auch schon mehr so in diese Richtung von einem Polit-Thriller mit Gewalt und so. Und da war ich eigentlich ganz froh, als Brosnan dann um die Ecke kam, wie so eine junge Mischung aus Connery und Moore, und halt auch wieder das Augenzwinkern reingebracht hat. Ja, es aber war Craig, ein neuer Schauspieler, ein neuer Reboot, und wo es nicht funktioniert hat, haben sie was anderes gemacht. Ja, nur diesmal haben sie am Konzept festgehalten. Ja, weil das Konzept in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und dann die Craig an sich, fand ich mit dem besten Bond überhaupt. Als Figur, als Bond ist er sicherlich gut, aber die Filme sind halt meiner Meinung nach nicht gut. Also, das stimmt, ja. Ich hatte mit keinem richtig Spaß. Ein paar Szenen, wo ich dachte, was ist das jetzt für ein Blödsinn oder so. Da hat es irgendwie, glaube ich, der Q, dieser junge Mann, da den Rechner irgendwie ins Netzwerk gebracht hat, der eigentlich so heilig sicherheitskritisch war. Da habe ich schon gedacht, was ist das denn jetzt für ein Blödsinn, ne? Zum Beispiel. Ja. So. Ja, aber Lazy Writing ist ja auch. Dass schlechte Filme sind, aber sie haben den Charakter so weit verändert, dass es halt nicht mehr James Bond war, sondern. Kannst du mal einen anderen Hintergrund machen? Ja, bei Bond haben sie ja sogar extra eine Feministin angeheuert, die vorher feministisch angehauchte Filme geschrieben hat, um das Drehbuch nochmal zu überarbeiten. Also müssen wir uns nicht wundern. Ich frage mich halt, wo das hinführen. Ich meine, ich war mein ganzes Leben so oft im Kino, dass ich wahrscheinlich, also ich bin, habe den Durchschnitt sicher ordentlich gehoben. Also früher war ich, keine Ahnung, zweimal die Woche im Kino, als ich ein bisschen jünger war. Und ich war jetzt über ein Jahr schon nicht mehr im Kino. Und das sagt eigentlich alles. So, es kommt nichts mehr, was mich wirklich reizen würde. Ja, ich habe jetzt auch nur den Joker angeguckt eigentlich dieses Jahr. Ja, kann man gucken, muss man nicht unbedingt, finde ich. Aber schon kein schlechter Film. Ne? Gibt aber kurzweiligere. Der gute, ja, um wieder auf Star Wars zurückzukommen, hier sagt der Malvinus Cyrano Olfram from York, Mandalorian ist aufgemacht wie die Clone Wars Folgen. Relativ kurz und einfach gehalten und wenig woke Geschwurbel. Also das kann ich nur hoffen. Das ist in meinem Feiertagprogramm schon eingeplant. Boah, aber Clone Wars, das war immer, ich habe mal versucht, das zu gucken. Ich glaube, es liegt am Alter. Das war so ADHS-mäßig. Ich konnte es nicht gucken. Ja, das liegt an den Staffeln. Also Clone Wars ist so eine übliche, ab der dritten Staffel wird's gut. Oh, okay. Folge. Und die fünfte ist dann richtig gut, aber ich gebe zu, sich durch 1 und 2 zu kämpfen ist, boah. Das war damals kein Problem, weil ich damals halt noch zu sehr Star Wars-Fanat war. Aber ich würde mir das heute auch nicht nochmal angucken. Oh. Oder Rebels auch. Oh Gott. Ja, aber es ist ja auch, es wird ja auch nicht besser am Horizont. Wenn ich jetzt hier die, wie heißt der Chicks Fight, der nächstes Jahr kommt, der angeblich auf Fight Club basieren soll, mir ist jetzt schon schlecht. Ach jo. Wer will das denn gucken? Dritte Neuauflage von Charlie's Angels oder was? Und ja, der ist ja total gefloppt. Ich finde dieses Jahr, ne? Was sie da gegenderbändert haben. Ja, nee, der Charlie's Angels ist ja nicht gegenderbändert gewesen. Nee, das wusste ja auch kein Mensch, dass es diesen Charlie's Angels Film überhaupt gibt. Obwohl natürlich Frauen früher auch ein bisschen anders dargestellt wurden. Und insofern ist es schon ein bisschen gegenderbändert, ne? Ja, aber ich muss sagen, also ich habe die Serie damals, fand ich langweilig, als die im Fernsehen lief. Und ich hab Spaß gehabt an diesem Reboot, weil der war genauso hirnlos, wie so ein Reboot von so einer Serie sein sollte. Und ich fand die Gags und die Musik gut und die Action. Aber ich würde mir halt nicht sowas angucken, wenn ich schon dieses Holzstück Kristen Stewart sehe, mit den anderthalb Gesichtsausdrücken, da ist für mich schon Ende. Da hilft auch nicht, dass aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht was, für eine dunkle Schuld er hatte, Patrick Stewart da mitgespielt hat. Oh je, okay. Ja, Patrick Stewart ist ja leider für so feministischen Blödsinn immer gerne zu haben, weil das Problem bei Patrick Stewart ist halt, dem sein Vater war halt ein ziemliches Arschloch. Oh. Und deswegen ist er irgendwie auf dem Trip Frauen wundervoll. Jo. Und bevor wir jetzt zu einem weiteren Thema wechseln, würde ich mich verabschieden. Es gibt familiäre Verpflichtungen. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, gutes neues Jahr. Außenseiter, ja. Außenseiter. War schön, dass du da bist. Ja, dir ja, auch auf jeden Fall. Und guten Appetit und so. Dankeschön. Bis demnächst. Ciao. Hat eigentlich einer von euch Kaiser versus Zellner die große Debatte geschaut? Nee, ich habe nur den Thumbnail gesehen und dachte mir, ach nee. Ja, ich habe manchmal hab ich ein bisschen die Konzentration verloren. Und ich fand, dass der Zellner ganz schön viel geredet hat. Also, ich denke, dass da, ich habe nicht viel gesagt, ich habe es nicht so hundertprozentig im Kopf, aber da sind doch, ich weiß nicht, ob er auch nicht genau, ob er diese Kritikpunkte wirklich ausräumen konnte, weil dagegen gehalten hat der Gunnar schon bis zum Schluss. Ja, aber richtig. Also, ich habe die Debatte selber nicht gesehen, aber halt die bisherige Kritik vom Gunnar ist halt einfach, also mich würde das arg erstaunen, wenn in der Debatte er tatsächlich die Kritik vom Gunnar wirklich entkräften könnte. Also, ja, die Kritik geht natürlich auch darum, dass sie sozusagen rumjammern oder so. Und ja, warum sie rumjammern, dass ich da eben dann nochmal verklickert, so habe ich das verstanden, ja. Also ich habe es mir angeschaut und ich fand es ganz interessant, weil ja, der Zellner hatte mehr Redeanteil, aber der konnte halt mal so ein bisschen seine Perspektive ein bisschen darstellen, inwieweit man seinen Talking Points da glauben kann. Und es wirkte jetzt nicht allzu sehr einstudiert, aber das kann ja täuschen. Der Zellner kennt schon seine Talking Points und kann die ausführen. Hallo Gunnar übrigens. Es hat mehr wie ein Interview als wie eine Debatte auf mich gewirkt. Vielleicht war das ja absichtlich, vielleicht war es nicht eine Debatte, sondern es war nur der Titel, aber. Ja, genau, hin und her hat so ein bisschen gefehlt. Ne? Als eine Debatte hatte ich das nicht so erfunden. Aber gut. Hm. Ein antagonistisch geführtes Interview. Aber ein gutes Interview. Ja. Ich habe gestern nachgezählt, ich bin vollkommen aus den Wolken gefallen. Ich habe das geschafft. Ich habe 352 Bücher dieses Jahr gelesen. Und wenn ich mich in den letzten Tagen des Jahres anstrenge, dann schaffe ich das auf 365 zu kommen. Das ist echt schickig, Alter. Also waren auch manche lange Schmöker dabei. Also. Dann können wir dich ja demnächst fragen, statt Blinkist, oder? Nein, so schlimm auch nicht. Also, bei manchen weiß ich nicht, was wir Tutorial machen. Mach mal ein Speed-Reading-Tutorial. Ja, hol dir einfach Audible und schraub die Zeit hoch. Ich bin mittlerweile bei Abspielzeit 2,5 und ich verstehe trotzdem alles. Also, mit der Zeit geht es echt und dann kriegst du auch einen Haufen Bücher durch. Also, ist echt hart. Ich mache mal noch zum Ende des Jahres noch mal meine Top-10-Liste von den besten Büchern, weil irgendwie gefühlt jedes dritte war ein richtiger Fehlkauf und nur jedes zehnte hat sich gelohnt. Also manchmal ist es sogar besser, wenn du nicht zu langsam machst, sondern du das dann besser verstehst, von den Zusammenhängen her. Ja, ich habe eine Liste, wo ich sozusagen aufschreibe, welche Bücher ich noch mal anhören möchte, die ich aber langsamer anhören möchte. Mhm. Aber der überwiegende Anteil ist halt auch einfach, also ich sollte mehr Recherche übernehmen, wenn ich mir ein Buch kaufe. Also es sollte mehr Recherche anstellen, weil zum Teil ist es halt auch echt Müll. Also ich keine Ahnung. Also. Ja, Ebel, hier wird wieder eine Leseliste von dir gefordert und du verarbeitest das ja immer in den Streams. Aber vielleicht kannst du ja zwischen den Tagen, wenn du fertig bist, kannst du ja mal eine Liste einfach nochmal zusammenstellen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich habe auch viel über den Mittleren Osten gelesen. Also für einen Sonderstream in der Vorbereitung. Ich habe bestimmt 40 Bücher mittlerweile, weißt du, so von Sechstagekrieg. Dann ein Buch von einem Heini, der eine private Militärfirma hatte. Dann ein Buch über Geheimdiensttätigkeiten im Mittleren Osten. Dann ein Buch über ägyptische Geschichte, also neuere Geschichte. Dann ein Buch über ISIS. Dann ein Buch über die IT-Fähigkeiten von ISIS etc. pp. Ich habe einen Haufen Bücher über den Mittleren Osten gelesen. Und ich habe mittlerweile echt das Gefühl, dass wenn du kein Arabisch sprichst, bist du trotzdem richtig dumm, egal wie viel du darüber liest. Also wenn du nicht anfängst, selber die Sprache dort zu lernen, um den Konflikt zu analysieren, der dort vorherrscht, Israelisch wäre natürlich auch gut und es gibt nicht nur Arabisch im Mittleren Osten, ich weiß, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du nicht anfängst, irgendwann richtig die lokalen Sprachen zu kennen, kommst du bei der Konfliktanalyse irgendwann auch nicht mehr weiter. Also ich war da echt verloren. Also Und Ich habe sozusagen 40 Bücher im Mittleren Osten gelesen und habe das Gefühl, dass ich danach weniger verstehe wie davor. Also. Naja, aber es ist halt auch, die Mentalität ist halt, das, oder die Mentalitäten sind ja auch immer noch eine Hürde, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, dass du dich gar nicht so da reindenken kannst. Du kannst dir vielleicht ein oder zwei Kulturen in deinem Leben vornehmen, wo du versuchst, dich reinzudenken und wo du dann vielleicht irgendwann in der Lage bist, auch Bilder oder so in Büchern zu erkennen, die auch ein Einheimischer erkennen würde. Aber ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn du eine ganze Region oder sagst, ich will geopolitisch alles verstehen. Ne? Ich will alles verstehen. Nicht unbedingt, aber so die Reizreaktionsschemen sind doch eigentlich überall relativ gleich. Ne? Da wird irgendwie Druck gemacht, dann gibt es Aufständische, dann werden die niedergeknüppelt oder sonst. Also es gibt ja verschiedene Abläufe, die sind ja immer gleich sozusagen. Ja, aber was stehen denn, aber das geht ja dann weiter runter in die gesellschaftliche Ebene. Was stehen da für Familienverbände dahinter? Was für eine Kultur, was für eine, ja, sind die irgendwie traditionell nationalistisch oder, das ist ja bei jedem Völkchen, sage ich mal, anders. Ja, ist es so. Also, ist auch echt kompliziert. Also, ich weißt du, sozusagen die Reaktion, ist es dann eine Blutfehde, ist es keine Blutfehde? Sind die Leute genug eingeschüchtert von der Gewalt, dass sie Gewalt ablehnen? Finden sie Gewalt gut? Geht es ihnen um heiligen Boden? Weißt du, es sind halt so richtig krasse Fragen, die wo du halt auch nicht mehr weiter weißt. Weißt du, nur die Amis bashen. Und bei Amis bashen war ich früher total an vorderster Stelle und es wird bei mir immer weniger. Aber nur die Amis bashen bei dem, was sie gemacht haben, ist auch zu einfach. Aber genauso ist es zu easy zu sagen, tu mal intervenieren, wenn du dir überlegst, wie kompliziert ein Konflikt überhaupt ist mit den verschiedenen Gesellschaftsströmungen. Das ist echt abartig. Also echt, keine Ahnung. Easy ist das nicht, sage ich mal so. Aber ja, 352 Bücher dieses Jahr. Also. Und Gunnar Kreischers Buch ist leider nicht drunter. Oh. Habe ich mir aber noch vorgenommen. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es kein Hörbuch. Und ich liebe Hörbücher. Also. Ja, also ich habe auch ein Buch gelesen dieses Jahr. Nämlich ein Buch von Abel de Parian. Das heißt Miete pro Kopf. Und soweit ich gesehen habe, ist das auf Amazon verfügbar. Ja, sehr gutes Buch. Also ist wärmstens zu empfehlen. Also. Ich empfehle es einfach auch mal, obwohl ich einfach es nicht geschafft habe, mir es anzugucken. Aber es liegt hier vor mir. Virtuell. Ja. Ja, sehr gut. Ja, mein Erstlingsroman, Novelette, also es ist kein richtiger Roman, ist eine Novelette, was viel zu kurz ist, aber irgendwie hatte ich alles gesagt, als ich das fertig geschrieben hatte und dachte mir so, wenn ich jetzt einfach noch ein paar Kapitel dranhaut und die Leute merken, dass die einfach nicht dazu passen, dann weiß ich auch nicht. Also. Ja, wir machen ja sonst keine Schildings, außer natürlich für Hirschquelle, aber heilige Hirschquelle. Aber vielleicht können wir ja diesmal unter das Video einen Link dazu machen. Oder kriegen wir dann Ärger von YouTube? Nicht, oder? Nee, nicht. Das ist ja einfach eine Buchempfehlung. Gut, der Autor ist hier mit dabei, aber ist ja nicht verboten, was zu empfehlen. Ich empfehle den Autor. Das Buch kann ich nicht empfehlen, aber den Autor kann ich wärmstens empfehlen. So, naja, ich sag mal, es ist so eine Mischung zwischen... Ja, es ist, man kann nicht dran vorbei, Fight Club zu erwähnen, wenn man dieses Buch, und so ein bisschen ist auch so Fear and Loathing in Las Vegas in meinem Kopf gewesen beim Lesen. Also eine schöne Achterbahnfahrt. Ist halt, Achterbahnfahrten sind halt auch dann immer nur anderthalb Minuten und dann denkt man schon vorbei, aber dafür sind die halt auch wild. Ja. Ja, das stimmt. Stichwort wild. Ich habe hier einfach mal Low-Hanging Fruit von Belltower rausgesucht. Und zum Abschluss einfach noch mal ein bisschen Kulturmarxismus. Ist, denke ich, mal passend. Gut, ja. Dass ich keine rassistische Familie habe, dann muss ich das ja nicht so beachten. Ja. Diskriminierung unterm Weihnachtsbaum. Die Konfrontation mit der rassistischen Familie an Weihnachten. Über die Weihnachtstage werden wahrscheinlich viele von Ihnen ihre Filterblasen verlassen, wenn die verschwörungstheoretische Tante oder der rassistische Opa an Heiligabend plötzlich über die gescheiterte Asylpolitik und kriminelle Ausländer doziert. Die von RechtspopulistInnen und rechten Medien angefeuerte gesellschaftliche Spaltung reicht bis in die Familien hinein. So geht es an Weihnachten dann plötzlich nicht mehr um Mamas Festtagsbraten, sondern um Überfremdung. Ja. War das nicht die Forderung, das Private soll politisch sein? Machen Sie ja gerade. Ja. Weihnachtsbraten ist politische Ziehen. Tja, und hier werden in diesem Artikel Strategien gegen eine rassistische Debatte unter Weihnachtsbaum empfohlen. Wecken Sie bei Ihrer Tante Empathie, weil die ist ja empathielos, ne? Mit Ihrer Argumentation, das dürfte doch gerade zum Fest der Nächstenliebe recht einfach fallen. Weisen Sie Ihre Tante auf Verallgemeinerungen hin, wenn sie beispielsweise von die ganzen Flüchtlinge und alle Ausländer spricht. Fragen Sie Ihre Tante nach ihren Quellen unter Weihnachtsbaum. Ey, hast du die Quellen? Ja, dann kommst du mit den Quellen um die Ecke und sind auch schön verpackt. Ich habe ein Geschenk für dich, meine Quellen. Wenn es beispielsweise darum geht, dass man heute in Deutschland angeblich nicht mehr sagen darf, was man denkt, fragen Sie doch einfach nach, was genau man in Deutschland nicht sagen dürfte. Was genau bereitet Ihrer Tante Sorge? Ja, vielleicht, dass sie keine Ahnung, unter Weihnachtsbaum nur weil sie irgendwas gesagt hat? Wenn mir einer sagt, was genau kann man eigentlich nicht sagen, dann würde ich mich vorsichtshalber darauf berufen, dass man sich nicht selbst belasten muss. Ja, was als nächstes kommt, ist so dämlich, ich traue mich kaum. Weisen Sie auf Widersprüche in den Erzählungen hin, wenn es auf einmal um Verschwörungserzählungen geht. Zum Beispiel, wenn so vieles im Geheimen passiert. Warum gibt es dann so viele YouTube-Videos, die vermeintliche Verschwörungen aufdecken? Wenn die VerschwörerInnen so mächtig sind, warum werden dann die ganzen Blogs und Videos nicht einfach gelöscht? Kontrollieren Sie etwa die größte Videoplattform nicht? Okay, das kann man seiner Tante unter Weihnachtsbaum erzählen. Die hat keinen Plan, ne? Ja, eben. Das würde ich auch, sonst würde ich das nicht empfehlen. Ich sag nur Epstein und irgendwelche Leute. Ja, warum wird das alles nach hinten sortiert und so weiter, der ganze Illuminatenkram und so. Das ist ja vielleicht noch vorhanden, aber nicht mehr so leicht zu finden heute. Ja, ich sag nur, wir wollen authoritative voices stärken. Genau. Ja, noch schöner fand ich ja eigentlich den Tweet von Migrantifa, die nicht nur die rassistischen und sexistischen Familienmitglieder mit dem Denkzettel bedacht hat. Nee, eigentlich war es, sie wünscht allen ein schönes Weihnachten mit ihren sexistischen, rassistischen, blabla und liberalen Familien. Also liberal, wir kriegen das ja auch als Schimpfwort, nur in der umgedrehten Richtung. Also wir haben ja jetzt im letzten Stream diese Geschichte gesehen, wo die SPD-Justizministerin die FDP in die Nähe der AfD gerückt hat, mal wieder. Und ich denke, das wird noch kommen, dass liberal das neue Okay-Boomer wird, so Okay-Liberaler. Ja. Und das heißt dann so viel wie Nazi, aber dann kann man auch sagen, wir sagen ja nicht mehr Nazi zu den Leuten, wir sagen ja, die sind liberal, die... Liberalala. War das nicht Okay-Boomer? Zoom, zoom. Wenn die Tante sehr wütend oder emotional reagiert, kann das für eine persönliche Betroffenheit sprechen. Und der Abend ist im Arsch, du Nuss. Und den versaust du ja dann nicht nur deiner Tante, sondern im Zweifelsfall deinem Onkel, deinen Eltern, deinen Geschwistern, deren Kindern oder sonst wem. Wie wär's denn, wenn man an dem Tag einfach mal sagt, hier, das ist kein Thema für heute. Heute lass uns über schöne Sachen sprechen. Alte weiße Menschen. Siehst du nicht den Trend? Woher weißt du, dass meine Familie nicht auf Color ist? Ja, ich muss sowieso sagen, also ich weiß ja nicht, ob die Autorin hier ein Problem persönlicher Art mit ihrer Tante hat, aber die Tante, die kommt hier nicht sehr gut weg. Dabei ist das doch eigentlich in Wirklichkeit, Tante steht doch hier für Onkel. Weil diese toxischen Sachen wie Verschwörungstheorien und so, das sagt doch niemals die Tante. Oder ist die Trans-Tante? Wer weiß. Trans-Tante? Trante? Was? Trantor. Die Trante. Die Trans-Tante. Argumente gegen Vorteile. Verteil doch vielleicht vorher einfach Flugblätter oder so an die Familie. Oder wickel die Geschenke, wenn du welche. Aber du hast keine Geschenke, weil du antikapitalistisch denkst, aber dann gib ihnen nur die Flugblätter. Ja, die Links, die man unterm Weihnachtsbaum verteilen soll, die sind ganz unten am Artikel. Aber es ist ja noch toll, dass hier drauf eingegangen wird. Ja, vielleicht hat die Tante ja sogar Gründe, weil irgendwie ihr Enkel kein oder ihr Kind keinen Kita-Platz kriegt oder so, aber dann muss man ja nicht so ganz hart mit ihr umgehen. Aber generell unter dem Weihnachtsbaum, wenn unter dem Weihnachtsbaum Quellen gefordert werden, dann könnt ihr hier die Widerlegungen gängiger Verschwörungstheorien aushändigen. Argumente gegen Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien, was tun? Wahrscheinlich ein Leitfaden. Die Bevölkerung Deutschlands ist seit Jahrhunderten durch Migration geprägt. In Anführungszeichen der große Austausch, Volkstod. Alle können glauben, was sie wollen, müssen aber nicht. In Anführungszeichen Islamisierung. Ja, noch. Ja, das sind einfach die. Das sind Hashtag die, noch. Das sind die Verschwörungstheorien, auf die du antworten kannst. Also, wenn deine Tante Islamisierung sagt, sagst du, alle können glauben, was sie wollen, müssen aber nicht. Ja, genau. So genauso wie im Iran und in der Türkei mittlerweile. Die EU hat sich auf gemeinsames Recht geeinigt, ist ein guter Konter für illegale Grenzöffnung. Wenn die Tante alle drei Latten am Zaun hat, sagt sie, und was ist mit Dublin? Das ist auch geltendes Recht in der EU. Jetzt habe ich es verstanden. Komm, ich spiele die Tante. Volksverräter! Die Bundesrepublik ist eine demokratische Gesellschaft, keine Diktatur der Volksgemeinschaft mehr. Ich gebe mich geschlagen. Lügenpresse! In liberalen Demokratien herrscht Pressefreiheit, Tante. Da habe ich echt kein Argument mehr gegen. False flag, false flag, false flag. Staaten müssen Freiheitsrechte und Sicherheitsbedürfnisse ihrer Bevölkerung ausbalancieren. Was soll das bedeuten? Ja, dass man mit einer False Flag dann das auch machen kann. Ja, genau. Machen False Flag, um die Sicherheitsbedürfnisse hochzuschrauben. Ah, jetzt verstehe ich. Grummel, Grummel, Grummel, Genderverschwörung. Lieben, wen man will. Sein, wer man möchte. Ein Menschenrecht. Ich bin fucking Napoleon und ich will morgen 2 Einheiten Artillerie, 3 Reiter und 50 Musketenmänner vor der Tür stehen haben oder ich raste aus. Aber nicht mit der falschen Flagge, ja. Ja, also wenn Napoleon schwul war, dann natürlich, ja. Impflüge, Impflüge, Impflüge. Ja gut, aber das ist ja kindisch, das überhaupt hier drunter zu schreiben. Ja. Impflüge. Das hat mit dem ganzen Kram da oben nichts zu tun, das entwertet. Ja, hat so einiges mit einigen nichts zu tun. Also Genderverschwörung. Ja, aber bisher war das ja alles so, meine Tante ist AfD-Wähler. Und Impflüge ist auf einmal so, okay, wir mussten noch irgendwas dazu packen. Warum steht hier nichts vom Klima? Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Die haben ja Agenten, nicht raus. Übers Klima muss man ja mit der Tante nicht mehr sprechen, die ist ja bald nicht mehr da. Über die Tante unter Weihnachtsbaum. Ne? Über die Ausländer kann man lästern, aber nee, ans Klima traut man sich nicht ran, weil da hängt dann die Solaranlage schief. Weihnachtszeit ist Familienzeit. In der Weihnachtszeit rücken wir zusammen. Die Tage werden kürzer und in den Häusern ist die Zeit von Kerzenschein, Tee und Plätzchen angebrochen. Wunschzettel werden geschrieben und erfüllt und Freunde und Verwandte kommen zu Besuch. Gemeinsam blicken wir auf das vergangene Jahr zurück. Im Bundesfamilienministerium haben wir 2019 viel dafür getan, um Kinder, Jugendliche, Familien, ältere Menschen, Frauen und Männer zu stärken. Weil wir wollen, dass unser Land für alle lebenswert bleibt. Das wird uns nur gelingen, wenn wir einander zuhören, miteinander im Gespräch bleiben und uns gegenseitig unterstützen. Gerade dafür steht ganz besonders die Familie. Aber nicht nur sie. Ich denke in diesen Tagen auch an all jene, die sich darum kümmern, dass wir in Ruhe Weihnachten feiern können. An die Menschen, die in unseren Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Feuerwehr- und Polizeistationen ihren Dienst tun und für andere da sind, anstatt mit ihren eigenen Familien zu feiern. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen allen eine friedliche, erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start in ein neues Jahr 2020. Ist von der CDU, oder? Danke, Franziska, das war echt sehr lieb von dir. Aber ich meine, gut, sie hat die Standardfloskeln hingesagt, da will ich jetzt mal nichts gegen sagen. Das hat schon ja, ich meine, das hat ein Leben oder so, hat sie noch was von gesagt. Ne? Na, ja. Gute Feiertage-Ansprache. Das war jetzt echt link, Chris. Das vergesse ich so schnell nicht. Mir einfach so ohne Warnung die Giffe unterschieben. Da kommt die Tante Franziska einfach an. Oh Gott, ist sie eine Tante etwa? Alle können glauben, was sie wollen, müssen aber nicht, ja. Von der scheinbar harmlosen Weihnachtsansprache zum geschlossenen Weltbild. Ja, das geht, glaube ich, um das Ding vom Steinmeier, ne? Ja, auf jeden Fall, das mit dem alle können glauben, was sie wollen, müssen aber nicht. Das kannst du diesen ganzen Gender-Heinis auch mal sagen. Gender ist das nur ein Konstrukt. Genau, alle können glauben, was sie wollen, müssen aber nicht. Das ist Wissenschaft, nicht glauben. Wissenschaft. Mach dich doch mal schlau. Wir könnten so ein neues Feld einrichten, die Gefühlswissenschaften. Ja, das stimmt. Sehr guter Punkt. Dann können die Geisteswissenschaften diesen Ballast wieder abwerfen, irgendwie vielleicht. Können wir dann Esoterik, Homöopathie und Gender Studies kriegen dann ihren eigenen Fachbereich. Im Keller. Ohne Beleuchtung. Abteilung für professionellen Unfug. Friede des öffentlichen, Erstörung des öffentlichen Friedes nicht ausgeschlossen. Weihnachten, Leute. Jetzt musstet ihr mich mit der Franziska so runterbringen. Nicht? War ich gerade so richtig in Feierlaune. Jetzt möchte ich nur noch schlafen. Jetzt fühle ich mich wie der Nietzsche'sche Übermensch. Ja, auf jeden Fall. Weil ich euch die Franziska gegeben habe. Mir zu Fuß. Da kannst du dich noch den ganzen Weihnachtsfeiertag an deiner Macht berauschen. Ja, absolute Macht. Möge Franziska mit dir sein. Ja, also beschwert euch nicht, dass ich euch die Franziska gegeben habe. Ja, in liberalen Demokratien herrscht Pressefreiheit, ja. Außerdem habt ihr alle einen Internetzugang, also von dem her. Genau. Schaut Weltraumaffen, denn Impfungen retten Leben. Das weltweite Weltraumaffengesetz sieht vor, dass ihr in der Weihnachtszeit in den Wald geht, um Holz zu hacken, statt Hate Speech von euch zu lassen. TikTok. TikTok. Aber das Holz bitte mitbringen vorher. Nicht einfach irgendwelche Bäume, nicht, dass wir hier wieder Ärger kriegen. Immer wieder passt das die Realität an, ne? Das war's, glaube ich. Advent, die fünfte Kolonie brennt. Also die 12 Kolonien haben doch sowieso schon. Kulturmarxismus verpennt. Subversion, die sich zu dir gesellt. Macht's euch schön warm und gemütlich und kuschelig und esst ein paar Kekse und hängt mit Leuten rum, die gut für euch sind. Ja, und lest mein Roman. Also oh ja, lest die Novelette vom Abel. Tut das jetzt. Jetzt. Miete pro Kopf. Verdient. Verschmettert, was ihr schadet. Also frohe Feiertage noch. Haut rein, Leute. Geht in den Wald. Wir sehen uns Sonntag. Lasst euch nicht gendern. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Von schönen Weihnachtsfest zum geschlossenen Weltbild. Lass mal die Weltraum auf. Karl Marx ist der Weihnachtsmann. Kulturmarxismus, Karl Marx ist der Weihnachtsmann. Karl Marx ist der Weihnachtsmann. Karl Marx ist der Weihnachtsmann.